Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Casamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Niemandsland. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, willkommen in einem neuen Niemandsland. Es ist der 20. Januar 2025, im Jahre des Herrn. In Trumps Rede kommt wieder und wieder der Begriff American People vor, das amerikanische Volk. Das erinnert mich an ein Zitat von Bertolt Brecht. Der hat einmal gesagt, das Wort Volk ist ein eigentümliches Wort. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Es hat eine ganz andere Bedeutung nach außen als nach innen. Nach außen, nach den anderen Völkern hin, gehören die Großindustriellen, Junker, höheren Beamten, Generäle, Bischöfe und so weiter natürlich zum deutschen Volk, zu keinem anderen. Aber nach innen, wo es sich also um die Herrschaft handelt, werden Sie diese Herren immer vom Volk reden hören, als von der Masse oder den kleinen Leuten und so weiter. Sie selber gehören nicht dazu. Das Volk tät besser, auch so zu reden, nämlich dass die Herren nicht dazugehören. Dann bekäme das Wort Volksherrschaft einen ganz vernünftigen Sinn. Das müssen Sie zugeben. Bertolt Brecht. Wie gesagt, Volk, Volk, American People, und es krachte da in Trumps Rede nur so vor lauter Patriotismusbekundungen und Versprechungen eines neuen goldenen Zeitalters. Und der neue Imperator droht der halben Welt und seinen Feinden, innen wie außen. Ja, Donald Trump hat seine Antrittsrede bei seiner Vereidigung als 47. Präsident der USA gehalten. US-Senator Bernie Sanders erklärt in einer Videobotschaft, was er von Trumps Antrittsrede hält, nämlich nichts. I was at the Trump inauguration yesterday, and needless to say, I disagree with much of what he had to say. But what really struck me, however, is not what he said, which was not. Sanders sagt, von Bedeutung ist nicht, was Trump gesagt hat in seiner Rede, sondern wichtig ist, was er nicht gesagt hat, worüber der neue Präsident nicht gesprochen hat. Kein Wort hat Trump über das katastrophale Gesundheitssystem seines Landes verloren, wo ein einfacher Arztbesuch einen einfachen Arbeiter finanziell ruinieren kann, denn es ist alles teuer und privatisiert. Die Medikamente sind 10-mal teurer als in anderen Ländern. Und Trump hat nicht über die niedrigen Löhne gesprochen und nicht über das katastrophale Wohnungsproblem, die Housing Crisis, nicht über die Tatsache, dass über 1 Million Menschen obdachlos sind. Kein Wort hat der neue Imperator über die immer sichtbarer werdenden Klimakatastrophen verloren. Sanders verweist darauf, dass Trump grundsätzlich jedes für arbeitende Familien des Landes wichtige Thema ignoriert hat. Wie verrückt ist so etwas? Not one word in his speech on the high cost of prescription drugs. We have 800,000 Americans who are homeless. Millionen müssen ihr knappes Einkommen mit bis zu 60% fürs Wohnen ausgeben. Noch nie, so Sanders in seiner Rede, gab es eine derart markante Ungleichheit bei den Einkommen in der Geschichte der USA wie heute. Die drei reichsten Männer der USA besitzen mehr Kapital als die unteren 50% der Gesellschaft. Kein Wort über die wachsende Schere zwischen den Superreichen und dem Rest der Gesellschaft im Land. Und das wohl, weil er genau diese drei reichsten Männer des Landes bei seiner Amtsantrittsshow hinter sich sitzen hatte. Und, so Sanders, glauben Sie es oder nicht, aber diese drei Individuen haben ihr Vermögen seit den Wahlen im November um mehr als 233 Milliarden US-Dollar vermehrt. Kein Wunder, dass die genau hinter Donald Trump bei seinem Amtsantritt sitzen. Sie könnten jetzt nicht glücklicher sein. Und nicht ein Wort zu den Extremwetterphänomenen, die weltweit stattfinden, von North Carolina bis Europa, Klimawandel mit Extremtemperaturen und 1,5 Grad Temperaturanstieg, der heißeste Sommer der Geschichte. Schlimmer noch, Trump verspricht, diese Klimanot noch zu verschärfen, wenn er ausruft, Drill, Baby, Drill, also bohren, Schätzchen, bohren. Er meint, an die Bodenschätze rankommen. Donald Trump at his inauguration. They couldn't be happier. During his inaugural speech. Unsere Aufgabe in den kommenden Monaten und Jahren ist es nun, nicht nur den absurden Behauptungen Trumps zu widersprechen. Unser Job ist es, uns darauf zu konzentrieren, was die Lage der Arbeiterfamilien im Land verbessern kann. Ja, Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht. Wir müssen für ein öffentliches, freies Gesundheitssystem sorgen, für erschwinglichen Wohnraum, für staatlich finanzierte Schul- und Universitätsbildung. Yes, yes, sagt Bernie Sanders. Wir müssen für eine Erhöhung des Mindeststundenlohns kämpfen, von $7.50 auf mindestens $17. Wir müssen für starke Gewerkschaften kämpfen, Trade Unions, und den Pro-Act abschaffen, damit es Arbeitern erleichtert wird, sich wieder gewerkschaftlich zu organisieren. Und wir müssen dafür sorgen, dass die reichsten Individuen dieses Landes, die direkt hinter Donald Trump sitzen, anfangen, ihren steuerlichen Anteil für den Wohlstand der Gesellschaft zu zahlen. Yes, sagt Bernie Sanders. To the working families of our country and in fact are widely supported. Wir müssen das korrupte Finanzsystem abschaffen, das es einer Handvoll Milliardären ermöglicht, Wahlen zu kaufen und uns immer schneller in eine gesellschaftliche Form von Oligarchie zu verwandeln. Und gleich viel, was Trump auch an absurdem Zeug von sich gibt und behauptet und wie viele Erlasse er gerade unterzeichnet. Unsere Ziele bleiben dieselben. Wir müssen erziehen, organisieren und Druck auf den Kongress ausüben, das Richtige zu tun. Und es sei gesagt, die Republikaner haben nur 3 oder 4 Stimmen Mehrheit im Kongress. Wir müssen sie stoppen. Und schließlich, Freunde, Freundinnen, wir müssen kämpfen. Ein Amerika zu schaffen, das auf wirtschaftlicher, sozialer, rassisch-ethnischer Gerechtigkeit und Umweltgerechtigkeit basiert. Dafür wird gearbeitet werden müssen. Keine Panik, an die Arbeit. To create an America based on economic, social, racial, and environmental justice. That's what we've got to work on. Let's go forward. Let's do it. Thank you. Alle deine schönen haben einen feinen Job gekriegt. Hier hat man gesagt, ne Heirat wäre solider. Und du hast ganz brav dazu genickt. Ein prima Mann hast du bekommen. Jedenfalls hat Vater das gemeint. Schläger hast du schweigend hin. Heimlich hast du auf dem Klo geweint. No woman, no cry. No woman, no cry. Ah, no woman, no cry. Weine nicht, aber schrei. Immer ist da irgendwas gewesen. Immer stand was zwischen dir und dir. Manchmal war es einfach nur der Besen. Wo oder deines Ehemannes Bier. Sieben Kinder hast du ihm geboren, dann hat er sich still und leis verdrückt. Denke bloß nicht, du hättest was verloren. Manchmal glaubst du schon, du wirst verrückt. No woman, no cry. No woman, no cry. Glaub mir, du brauchst keinen Psychologen. Du brauchst einfach, dass du dich erkennst. Um dich selber haben sie dich betrogen. Und es nützt ja nichts, wenn du verbrennst. Lass dir sagen, du bist nicht alleine. Es gibt 100 solcher Frauen wie dich und noch 1000 mehr, um die ich weine. Schrei ab jetzt, das ist nicht lächerlich. No woman, no cry. No woman, no cry. Woman, no cry. No woman, no cry. Ah, no woman, no cry. Weine nicht, aber schrei. Die Journalistin Carmela Negrete veröffentlicht am heutigen Dienstag, dem 21. Januar, einen Artikel zum Thema Spanien, Agenten überall. Da heißt es: Spanien, Dokumentation zu enttarnten Polizisten in politischen Bewegungen enthüllt Ausmaß der Infiltration. Linke fordert Aufklärung. Bona nit. Una policia nacional va estar infiltrada 3 anys en moviments independentistes i socials de Girona i Salt. Desvelats pel diari digital La Directa. Hernández Pons. Sie waren ein Paar und wollten heiraten. Doch dann erfuhr Oscar, dass seine Freundin einen anderen Namen trug. Maria Isern Torres. Außerdem stellte sich heraus, dass sie Polizistin war. In einem Videoanruf erklärte Oscar vor laufender Kamera, dass ihre Tarnung aufgeflogen sei. Du und dein Umfeld, ihr seid sicher, antwortete Maria. Gleichzeitig musste sie einräumen, dass ihr Geheimnis entdeckt worden war, sie aber wirklich verliebt sei. Die Antwort auf die Frage, aber warum überwachen Sie mich, überrasche nicht nur den katalanischen Aktivisten. Oscar, es gibt Agenten in ganz Spanien, erklärte Maria ruhig. Es gehe nicht nur um die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien. Man würde einfach alles kontrollieren. Das habe System. Ja, está actuant com agent secret. Ramon Martínez Hernández. Falsa de Marc Hernández Pons. La persona que tenia l'apuntal incondicional no era la persona que... Diese Szene stammt aus der am 12. Januar vom katalanischen öffentlichen Fernsehen Trescat veröffentlichten Dokumentation Infiltrats. Eingeschleuste. Klar wird in den 58 Minuten, der spanische Staat verfolgt und kriminalisiert Aktivisten allein aus dem Grund, dass sie aktivistisch tätig sind. Und die verdeckten Agenten nutzen dabei illegale und ethisch verwerfliche Methoden. Im Fall von Maria und Oscar hatte sie ihn nicht nur emotional hintergangen, sondern war auch anwesend, als er mit seiner Anwältin die Verteidigung in einem Fall gegen die Staatsanwaltschaft plante. Es ging um Proteste bei der Blockade einer Bahnstrecke. Maria stellte Oscar sogar ihrer Mutter vor, die in die Observation involviert war. Policía. Vivimos en una democracia no militante. A veces que no se persiguen las ideologías. Tema es, der que es pillat, son el 2%. Dabei seien solche Liebesbeziehungen nicht zufällig entstanden, wie Laia Serra, Anwältin der anarchistischen Gewerkschaft CGT, in der Dokumentation erklärt. Die Agenten hätten gezielte persönliche Beziehungen gesucht, um sich in die Bewegung einzuschleusen. Darüber hinaus hätten die verdeckten Ermittler nicht nur gemeinsam mit Aktivisten Drogen konsumiert, sondern diese auch beschafft und zu Straftaten und Sabotageaktionen angestiftet. Ein Klassiker. Te infiltrado. Tu vida ya es otra. Y te tienes que mimetizar. Además, lo eres 24 horas. Die Vorwürfe wiegen schwer. Normalerweise dürfen Agenten nur in Fällen von Terrorismus, organisierter Kriminalität oder Drogenhandel mit richterlicher Genehmigung infiltrieren. Seit 2022 sind 8 Agenten enttarnt worden, die meisten aus einer Polizeiakademie in Zaragoza. Dank der Recherchen unabhängiger Medien wie La Directa aus Barcelona und El Salto aus Madrid sowie der Arbeit sozialer Bewegungen konnten die Identitäten aufgedeckt werden. In einigen Fällen hinterließen die Agenten digitale Spuren, die die Aktivisten zur Identifizierung nutzten. Es gibt bereits mehrere Klagen gegen den Staat und die eingesetzten Beamten. Die Vorwürfe lauten auf Folter, Misshandlungen und psychische Schäden. Sie klagen auch über staatlich begünstigte sexualisierte Gewalt, obwohl ein solcher Strafbestand in Spanien nicht existiert. Für Personen, die Verdacht schöpfen, soll im Februar ein Handbuch veröffentlicht werden, das Methoden zur Enttarnung beschreibt, so die Online-Zeitung El Salto, auch wenn der Staat diese Erkenntnisse dann nutzen könnte, um seine Methoden anzupassen. Considerem que la infiltració del moviment per l'habitatge era un objectiu en si, però sobretot també un mitjà per entrar en organitzacions de l'esquerra independentista en el seu cas. I resulta que teníem a la Policia Nacional. Im Gegensatz zu Großbritannien, wo ein ähnlicher Skandal zu internen Ermittlungen führte, gibt es in Spanien bislang keine Untersuchungen gegen die betroffenen Agenten. Stattdessen rechtfertigte eine Sprecherin der Polizei in der Dokumentation sogar sexuelle Beziehungen als notwendig. Vom sozialdemokratisch geführten Innenministerium unter Fernando Grande Marlaska ist wenig zu erwarten. In seiner Zuständigkeit als Untersuchungsrichter in der Nationalen Audienz fielen 5 der 8 Fälle, in denen Einsatzkräften Folter und Gewalt vorgeworfen wurden und die nach Einschätzung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht ordnungsgemäß untersucht worden waren. Der linke Koalitionspartner Sumar hat Aufklärung und Gerechtigkeit für die Betroffenen gefordert, bisher ohne Erfolg. Ja, sota el títol Infiltrats, el reportatge explora el cas dels 4 agents de la policia espanyola que es van infiltrar durant més de 2 anys en moviments socials i independentistes, fins que una investigació de la Directa. Das war ein Artikel von Frau Carmela Negrete, veröffentlicht in der Jungen Welt am 21. Januar 2025. Infiltrats, els agents infiltrats i que van ser claus per descobrir-los. Vivimos en una democracia no militante. A veces que no se persiguen las ideologías. El tema es que aquests que has pillat són el 2%. Einer ist zu groß und einer ist zu klein. Der da ist nicht gut genug und dieser da zu fein. Brecht braucht einen Hut und kann sich nicht entscheiden. Brecht braucht einen Hut und findet keinen. Der da ist zu weiß und der da ist zu schwarz. Der da ist zu weich und dieser da zu hart. Bei dem da fehlt die Krempe und der da ist zu schlau. Brecht sucht einen Hut, der zu ihm passt. Der da ist zu albern und der da ist zu streng. Der da wär schon richtig, nur ist er Brecht zu eng. Brecht sagt keine Mütze, wir gehen heute nach Paris. Und dass die Reaktion zuerst auf Mützen schießt. Als jeder Hut probiert ist, den's da im Laden gibt, sagt Brecht zum Hutverkäufer, nichts passt zu meinem Gesicht. Doch die Mühe soll belohnt sein, sonst verdienst du heut ja nichts. Weißt du, Mann, dann nehm ich einen Schlitz. Der da ist zu groß und der da ist zu klein. Dieser ist nicht gut genug und der da ist zu fein. Brecht braucht einen Schlips und kann sich nicht entscheiden. Brecht braucht einen Schlips und findet keinen. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 287. Spanienkämpferinnen, fünfter Teil. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Für solche Frauen, die schon im Widerstand tätig waren, war Spanien fast schon eine logische Fortsetzung ihres Engagements. Manche von ihnen gingen im Auftrag der Partei, so wie die Österreicherin Lisa Gavritsch oder eben die deutsche Käthe Dahlem, in deren Fall die Autorität der Partei noch dazu durch ihren Mann verkörpert wurde. Sie waren streng genommen keine ganz Freiwilligen, begeisterten sich aber für ihre Aufgabe. Für andere Frauen war Spanien ein völliger Bruch mit dem gewohnten Leben. Etwa für US-Amerikanerinnen wie Esther Silverstein. Niemand hatte ihr einen Auftrag erteilt. Sie entschied das allein aus sich heraus. Auch ihre Kollegin Hilda Bell ging, weil ich es wollte. Es war notwendig und wichtig. Sie trat der Kommunistischen Partei erst bei, nachdem sie diesen Entschluss gefasst hatte, weil sie sich erst dann der Partei würdig fühlte. Wie sie sagte: Für viele Europäerinnen blieben die US-Amerikanerinnen in Spanien dennoch verwöhnte Exotinnen. Sie selbst waren ja von Faschismus oder Nationalsozialismus bedroht, während jene aus dem Land der Freiheit und des Luxus kamen. So bewunderte etwa die holländische Krankenschwester Trudel van Remst de Vries die Professionalität und Ausbildung der amerikanischen Kolleginnen, andererseits schienen sie ihr frivol. Die Amerikanerinnen hatten aufblasbare Badewannen mit und Abendkleider, denn man kann nie wissen. In den Erzählungen der Amerikanerinnen ist von dererlei Firlefanz nichts zu lesen. Im Gegenteil, Wirtschaftskrise, Armut, mangelnde Gesundheitsversorgung. In diesem Ambiente waren fast alle US-amerikanischen weiblichen Freiwilligen aufgewachsen. Salaria Kerr zum Beispiel besaß sicher weder eine aufblasbare Badewanne noch ein Abendkleid. Sie hatte von Kindheit an Diskriminierung erlebt. Die Afroamerikanerin wurde von mehreren Krankenschwesterschulen aus Rassengründen abgelehnt, bis sie endlich eine Ausbildungsstelle in Harlem fand, wo sie prompt Widerstand gegen Rassismus organisierte. Nachdem sie vom Roten Kreuz aufgrund ihrer Hautfarbe für einen anderen Einsatz abgelehnt worden war, bewarb sie sich beim Hilfskomitee für Spanien und wurde die einzige schwarze Frau bei den internationalen Brigaden. »Ich wusste nichts über Faschismus«, erzählte sie in dem Dokumentarfilm »Into the Fire – American Women in the Spanish Civil War« aus dem Jahr 2002. Doch wie Hitler mit den Juden umging, kam ihr bekannt vor. Das war wie der Ku Klux Klan. Allein oder zu zweit? In der Wahrnehmung von Zeitgenossen und Chronisten des Spanischen Bürgerkriegs und der internationalen Brigaden bleibt wenig von diesen Frauen übrig. Ein paar Seiten hier, ein Exkurs dort. Viele hätten ohnehin ihre Männer begleitet und dann eben frauentypische Aufgaben erfüllt, so der Tenor. Die Frauen wären demnach wegen ihrer Männer gegangen und nicht wegen ihres Kampfes gegen den Faschismus. Eine glatte Unterstellung. Die meisten Frauen haben von ihren Männern während des Krieges kaum etwas gesehen. Die Österreicherin René Dürrmeier zum Beispiel, sowohl ihr Mann Heinrich Dürrmeier als auch sie engagierten sich im Bürgerkrieg, er bei der 13. Internationalen Brigade, sie, eine Pharmazeutin, arbeitete in der Zentralapotheke der Internationalen Brigaden in Albacete. Die Hälfte der Österreicherinnen war gleichzeitig mit ihren Männern in Spanien. Für die Schweizerinnen stellt Huber fest, dass ein Großteil, 60%, mit ihrem Mann nach Spanien gefahren sei, beziehungsweise ihm gefolgt sei. Als Ausnahme gilt hier die Milizionärin Clara Thalmann, die vor ihrem Mann in Spanien war. Sicher, die eine oder andere Freiwillige wäre ohne ihren Mann nicht gekommen. Vielleicht die deutsche Käthe Dahlem, die engste Mitarbeiterin ihres Mannes, oder die österreichische Sozialdemokratin Maria Deutsch, die mit ihrem Mann Julius Deutsch, dem ehemaligen Führer des Republikanischen Schutzbundes, in Valencia arbeitete. Julius Deutsch war dort als General und Berater für das spanische Kriegsministerium tätig. Jedenfalls, die österreichische Zahntechnikerin Annie Edel. Sie hatte auch nach 60 Jahren auf die Frage, warum sie nach Spanien gegangen sei, sofort die Antwort parat. Na, weil mein Mann nach Spanien gehen wollte. Doch sie musste ohne ihn nachreisen und war dann dort auch auf sich allein gestellt. Er war Frontarzt bei der 14. Brigade. Sie arbeitete als Krankenschwester in verschiedenen Spitälern. Die österreichische Ärztin und aktive Kommunistin Marie Langer, damals hieß sie noch Manoville, holte sich die Erlaubnis für ihren Spanien-Einsatz bei der KPÖ, nachdem ihr sozialdemokratischer Freund Max Langer von seinen Parteifreunden aufgefordert worden war, sich den Freiwilligen anzuschließen. Die selbstbewusste Wienerin arbeitete dann mit ihm als Assistentin. Es gab einige wenige Frauen wie eben Langer, Maria Deutsch oder Käthe Dahlem, die unter der Leitung ihrer Männer tätig waren, professionell und unter persönlichem Risiko. Es gab allerdings keinen Mann, der seiner Frau unterstellt war. Sogar der legendäre weibliche Hauptmann Mika Echebehere, die ihre eigene Kolonne befehligte, erhielt bzw. übernahm erstleitende Verantwortung, nachdem ihr Mann gefallen war. Sind diese Frauen deshalb nur Begleiterinnen, Beiwerk im Bürgerkrieg? Mein Mann und ich sind nach Spanien gegangen, um hier zu suchen, was wir im Oktober 1932 in Berlin zu finden hofften, den Willen zum Kampf der Arbeiterklasse gegen die Kräfte der Reaktion, die dem Faschismus zusteuerten, schreibt Echebehere in ihren Erinnerungen. Es darf angenommen werden, dass viele Paare gemeinsam den Entschluss fassten, nach Spanien zu gehen, dass Frauen nicht nur ihren Männern folgten, weil sie nicht alleine daheim bleiben wollten. Sicher ist, sehr viele Frauen, wenn nicht sogar die Mehrheit, sind ohne Mann in den Bürgerkrieg gezogen. Frauen aus Ländern wie den USA, Großbritannien oder Australien kamen fast immer alleine. Sie wurden aufgrund ihrer Ausbildung und Kompetenz ausgewählt. So suchte das American Medical Bureau to Aid Spanish Democracy, AMB, nur qualifizierte Krankenschwestern mit mindestens 5-jähriger Berufserfahrung. Es gab allerdings Ausnahmen wie Hilda Bell, die gerade erst ihre Ausbildung abgeschlossen hatte. Die große Mehrheit der weiblichen Freiwilligen war sehr jung, viele davon waren ungebunden. Die Gremien der kommunistischen Parteien verfolgten zudem ganz und gar kein Bring-Your-Family-Programm, auch nicht in Österreich und Deutschland. Im Gegenteil, sie bevorzugten entsprechend ausgebildete oder ganz zuverlässige Parteimitglieder, wie auch das Beispiel von Dora Quinton zeigt, die nur sehr widerwillig mitgenommen wurde und sie später beklagte, dass das Spanien-Komitee damals trotz ihres Krankenschwesterkurses geglaubt hätte, ich will eh nur mitfahren, weil mein Mann fährt. Oder der Fall der Schweizerin Bertha Bickel-Schuler, die erst in Albacete erfuhr, dass nur noch ausgebildete Krankenschwestern und Ärztinnen aufgenommen wurden. Aus Protest provozierte sie einen Eklat und konnte daraufhin zwar kurz als Pflegerin arbeiten, wurde aber bald aus den Brigaden ausgeschlossen und abgeschoben. Die Darstellung von der Frau als Begleiterin spricht den Frauen eigene Entschlusskraft ab. Doch die Frauen, die als Freiwillige in den spanischen Bürgerkrieg gingen, haben sich ganz bewusst für eine Seite in diesem fremden Konflikt entschieden. Sie waren keine mildtätigen Engel, die auf spanischer Erde Gutes tun wollten. Die Spanienkämpferinnen waren selbstständige Frauen, die in einem Krieg professionelle Hilfe leisteten, um politische Ziele zu erreichen. Urban, jung, jüdisch. Soziodemografische Eckdaten. Die Frauen kamen aus Argentinien, Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Jugoslawien, Litauen, Mexiko, Neuseeland, den Niederlanden, Österreich, Polen, Rumänien, der Schweiz, der Sowjetunion, der Tschechoslowakei, Ungarn, den USA und anderen Ländern mehr. Eine Annäherung an ihre tatsächliche Zahl lässt sich versuchen. Eine genaue Angabe ist jedoch nicht möglich. Die Schicksale der Frauen sind schlechter dokumentiert und gleichzeitig schwerer zu erfassen als die der Männer. Es gibt weniger archivierte Lebensberichte. Frauen finden oft nicht einmal in späteren Interviews oder Lebensläufen ihrer eigenen Männer Erwähnung. Wer nicht von den offiziellen Stellen der internationalen Brigaden erfasst wurde, taucht eher nur zufällig auf. Eine besondere Schwierigkeit sind die Namen. Einige Frauen haben, wie auch Männer, Decknamen verwendet. Dazu kommen die zahlreichen Änderungen der Familiennamen durch Eheschließung, Scheidung, Wiederverheiratung. Zum Beispiel die Ärztin Dora Lorska, geboren als Dorota Golciader. In erster Ehe verheiratet Kleinova, in Spanien wiederverheiratet als Lorska. In Quellen und Literatur zum Spanischen Bürgerkrieg taucht sie mit all ihren verschiedenen Namen auf, mal heißt sie auch Goldscheider, manchmal wird sie zur Dobra Klein. Das Material zu den Spanienkämpfern und Spanienkämpferinnen ist außerdem über viele Archive weltweit verteilt. Die Autorin des vorliegenden Buches hat bisher rund 400 Namen von Spanienkämpferinnen dokumentiert. Das ist nicht vollständig. Namen, die ausschließlich in eher dubiosen Quellen vorkommen, wurden dabei ebenso wenig berücksichtigt wie Frauen, die nur mit Vornamen oder in ihrer Funktion, wie etwa eine tschechische Krankenschwester, genannt werden, deren Identität aber nicht eindeutig zu klären ist. Englisch- und deutschsprachige Spanienkämpferinnen sind, aufgrund von Quellenlage, Sprachkenntnissen und Zugangsmöglichkeiten zu Archiven im Rahmen dieses Projekts besser erfasst als etwa Frauen aus dem europäischen Osten. Von dieser Basis ausgehend scheint eine vorsichtige Hochrechnung auf zumindest 500 bis 600 Frauen aus aller Welt plausibel. Große Hilfe für die Erfassung dieser Namen und die zahlenmäßige Annäherung waren die Materialsammlungen in Ländern wie Österreich, der Schweiz oder den USA, wo ehemalige Spanienkämpfer und Spanienkämpferinnen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber auch Freiwillige statistische Daten auch zu den Frauen erfasst haben. Dank der Recherchen des ehemaligen Spanienkämpfers Hans Landauer und seiner Nachfolgerin Irene Philipp im DÖW sind zum Beispiel die Österreicherinnen besonders gut dokumentiert. Ähnliche Daten hat die Forscherin Frances Bataille für die US-amerikanischen Frauen zusammengestellt. Das bietet interessante Vergleichsmöglichkeiten. Auf der einen Seite Frauen aus Österreich, wo ein autoritäres Regime herrschte und sowohl die sozialistische als auch die kommunistische Partei bereits seit Jahren verboten waren. Auf der anderen Seite die US-Amerikanerinnen, die aus einem demokratischen Land kamen. Beim Vergleich ist dennoch Vorsicht geboten, denn die Untersuchung für die USA berücksichtigt nur die Frauen, die unmittelbar zu den internationalen Brigaden gehörten. US-Amerikanerinnen, die in anderen Bereichen, etwa in der Flüchtlingshilfe, arbeiteten, sind hier nicht erfasst. Bei den österreichischen Spanienkämpferinnen hingegen sind 34 Frauen, die auf der Seite der Republik in Spanien gekämpft haben, dokumentiert, darunter auch Anarchistinnen und PUM-Sympathisantinnen. Gemessen an der Bevölkerung war der Anteil der Interbrigadistinnen aus Österreich mit 25 Frauen höher als jener aus den USA mit 75 bis 80 Frauen. Dieser relativ große Zustrom aus Österreich ist leicht nachvollziehbar. Zum einen schon durch die geografische Lage, zum anderen waren Kommunisten und Sozialisten durch die selbst erlebte Verfolgung in einem noch viel stärkeren Maße für die Bedrohung durch den Faschismus sensibilisiert und sahen zudem in ihrer Heimat kaum Perspektiven für sich. Viele der Österreicherinnen waren in den Jahren davor bereits im Untergrund politisch tätig gewesen oder schon im Exil. Die unterschiedliche politische Tradition und Situation in beiden Ländern lässt sich auch an der Parteizugehörigkeit ablesen. Von den österreichischen Interbrigadistinnen waren rund 60%, laut derzeitigem Forschungsstand, Mitglieder der Kommunistischen Partei. Bei den US-Amerikanerinnen war es etwa ein Viertel. Auffallend ist außerdem, dass unter den 25 Interbrigadistinnen aus Österreich 5 Ärztinnen und 5 Krankenschwestern waren, also gleich viele. Unter den rund 75 US-Amerikanerinnen gab es 46 Krankenschwestern, aber nur eine Ärztin. Das deutet darauf hin, dass der Anteil der Österreicherinnen aus großbürgerlichen Familien größer war als bei den US-Amerikanerinnen, von denen viele aus armen Immigrantenfamilien aus Russland oder Osteuropa stammten. Österreicherinnen aus bürgerlich-jüdischen Familien hatten viel eher die Chance zu studieren. Die vergleichsweise geringe Zahl von nur 5 ausgebildeten Krankenschwestern ist dagegen ein Hinweis darauf, dass von Österreich aus mehr verlässliche Kommunistinnen ohne einschlägige Ausbildung ausgewählt oder zugelassen wurden, während die US-Amerikaner vor allem professionelle Nurses mit Erfahrung verschickten. Die meisten Frauen, egal aus welchem Land, hatten einen urbanen Hintergrund. Der Anteil der Frauen aus jüdischen Familien war insgesamt hoch, zumindest 28 US-Amerikanerinnen und mehr als die Hälfte der Österreicherinnen hatten einen jüdischen Hintergrund. Die Mehrheit der Frauen war jung. Für die US-Amerikanerinnen gibt Partei ein Durchschnittsalter von 26 Jahren an. Bei den Österreicherinnen waren es etwa 29 Jahre. Das gilt in etwa auch für die Frauen aus anderen Ländern. Es gab auch Freiwillige über 40, aber sie bildeten die Ausnahme. Sogar die 1905 geborene US-Amerikanerin Frederica Martin war richtiggehend überrascht, als ihr 1936 vom American Medical Bureau angeboten wurde, nach Spanien zu gehen. Ich dachte nur, junge Mädchen könnten gehen. Dass die Jugend flexibler und wagemutiger war, ist weniger überraschend. Familie, vor allem Kinder zurückzulassen, war etwas ganz anderes, als ungebunden in einen Krieg zu ziehen. Trotzdem gab es unter den Österreicherinnen 6 Mütter, die Kinder zurücklassen mussten. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 287, eine Niemandsland-Produktion, 2025. Literaturhinweis: Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch Spanienkämpferinnen, ausländische Frauen im Spanischen Bürgerkrieg von René Lukschitz. Das Buch ist erschienen im Lit Verlag GmbH und Co. KG Wien 2012. Im Niemandsland. Menschen sehen Menschen

Niemandsland. Du bist, was du hörst. Es ist okay, dass alles nur einmal ist, dass es nur einen Anfang und nur ein Ende gibt. Und wenn es vorbei ist, dass man vermisst, einmal nur einmal und dass man vergisst. Es ist okay, dass alles nur einmal ist. Dass es das erste Mal nur beim ersten Mal gibt. Und dass man nur einmal im Augenblick sieht. Einmal nur einmal ist alles, wie es ist. Dass alles nur einmal ist, dass du nur einmal eine einzige bist. Alles ist einmal und einmal bin ich. Alles ist einmal und mehr ist es nicht. Dass alles nur einmal ist und dass es das letzte Mal nur einmal gibt. Dass es nur einmal und nicht mehr ist und dass das nächste dann das erste Mal ist. Es vorbei ist, dass man vermisst. Einmal nur einmal, dass man vergisst. Dass alles nur einmal ist, dass es das erste Mal nur beim ersten Mal gibt. Und dass man nur einmal im Augenblick sieht. Einmal nur einmal ist alles, wie es ist. Es ist okay, dass alles nur einmal ist, dass du nur einmal eine einzige bist. Alles ist einmal und einmal bin ich. Alles ist einmal und mehr ist es nicht. Dass alles nur einmal ist und dass es das letzte Mal nur einmal gibt. Dass es nur einmal und nicht mehr ist. Und dass das nächste dann das erste Mal ist. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 20. Januar 2025 bis zum 6. Februar. Washington DC. In der US-Hauptstadt Washington wird diesen Montag der Republikaner Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Die Zeremonie beginnt gegen 11.30 Uhr Ortszeit, das wären 17.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit und findet wegen der vorhergesagten Kälte im und nicht vor dem Kapitol statt. In der Metropole gelten strikte Sicherheitsvorkehrungen. Mehr als 25.000 Polizisten und Soldaten sind im Einsatz. Der 78-jährige Trump löst den Demokraten Joe Biden ab und tritt seine zweite Amtszeit als US-Präsident an. Nach der Vereidigung hält der Rechtsausleger Trump seine Antrittsrede. Er hat angekündigt, schon direkt nach seiner Amtseinführung eine Rekordzahl von Dekreten zu unterzeichnen. Unter anderem dürfte es um Maßnahmen gegen Geflüchtete gehen. Als Ehrengäste sind mehrere Hightech-Unternehmer und Milliardäre eingeladen. To our schools, get radical left woke ideologies the hell out of our military and out of our government. Eine Meldung von der Ostfront. Kiew. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat am Sonnabend in einer Videobotschaft Verrätern Konsequenzen angedroht. Zugleich lobte er die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden als sehr gut. Der Geheimdienst SBU und die Generalstaatsanwaltschaft hatten tagsüber zahlreiche Mitteilungen herausgegeben über gefasste mutmaßliche Kollaborateure. Der SBU-Geheimdienst etwa meldete die Festnahme eines Abteilungsleiters einer staatlichen Bank, der an der Finanzierung der russischen Kriegsführung in der Ukraine beteiligt gewesen sein soll. Nachprüfbar sind die Meldungen nicht. On Saturday, thousands of people gathered in Washington, D.C. for a People's March to protest Trump's inauguration. 300 other marches were held across the country. Well, our experts, excerpts from the D.C. protest later in the broadcast. Thema islamistischer Terror in Europa, Österreich. Wien. Der Hauptverdächtige für die Anschlagspläne auf Konzerte von US-Star Taylor Swift in Wien soll zuvor ein Massaker in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorbereitet haben, wie dpa am Sonntag unter Berufung auf die Kronenzeitung mitteilte. Allerdings habe er das Vorhaben aus Angst, dort erschossen zu werden, aufgegeben. Der Anschlag habe zeitgleich mit zwei Attacken in Mekka und Istanbul zum Beginn des Fastenmonats Ramadan Mitte März stattfinden sollen. Tatsächlich habe damals ein Dschihadist in Mekka mehrere Menschen niedergestochen und befinde sich nun dort im Gefängnis. Thema Terror gegen Frauen. Indien, Kolkata. Die Vergewaltigung einer 31-jährigen Assistenzärztin, die ihren Verletzungen erlegen war, hatte im vergangenen Jahr in Indien eine Protestwelle ausgelöst. Nun fiel ein Urteil. Ein Gericht in Kolkata sprach am Sonnabend einen 33-jährigen Mann schuldig, der in dem Krankenhaus als Helfer gearbeitet hatte. Das Strafmaß soll diesen Montag verkündet werden. Dem Verurteilten droht die Todesstrafe. Er beteuerte laut dem Sender NDTV vor Gericht seine Unschuld und behauptete, hereingelegt worden zu sein, damit er als Mörder dastehe. Thema Nahostkrieg, Feuerpause, Waffenruhe in Gaza. Ich verlese einen Artikel von Knut Mellentin, herausgegeben in der Jungen Welt am heutigen 20. Januar 2025. Da heißt es: Noch ist nicht einmal sicher, wie lange die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas hält. Die erste Phase des Gefangenenaustauschs ist auf 6 Wochen befristet. Die Verhandlungen über die zweite Phase, in der es um die Freilassung der männlichen israelischen Kriegsgefangenen geht, werden allgemein als sehr viel schwieriger eingeschätzt. Aber schon am Sonntag, bevor die erste Phase überhaupt begonnen hatte, prahlte der Chef der Quds-Truppe im Iran, Brigadegeneral Esmail Ghani: Dank der Gnade Gottes würden die Demütigung des zionistischen Regimes und die größte Niederlage, die es in seinem erbärmlichen Leben erlitten hat, offenbar. Ja, das sind Töne, die der Mann da spuckt. Die Quds-Truppe ist die Abteilung der iranischen Revolutionsgarden, IRGC, für Auslandseinsätze. Ghani steht mit seiner Bewertung nicht allein. Außenminister Abbas Araghchi verkündete am Sonnabend in einem Telefongespräch mit seinem jemenitischen Amtskollegen, das zionistische Regime habe nach 15 Monaten Verbrechen und Völkermord seine bösartigen Ziele nicht erreicht und war gezwungen, vor dem Willen des geduldigen und widerstandsfähigen palästinensischen Volkes zu kapitulieren. Auf die Idee, dass Washington Netanyahu zurückgepfiffen hat, kommen diese Leute nicht. Die Kommentare aus anderen Teilen der Achse des Widerstands, der Hamas und des islamischen Dschihad im Gazastreifen, der libanesischen Hisbollah, der Ansarullah im Jemen und weiterer Gruppen aus dem Irak unterscheiden sich von der triumphierenden Bewertung durch die politische und militärische Führung Irans nicht wesentlich. Im Gazastreifen gab es Freudenbekundungen und sogar eine uniformierte Militärparade in Gazastadt. Geschlagen ist der bewaffnete palästinensische Widerstand ganz sicher nicht. Er wird offensichtlich von der Mehrheit der Bevölkerung im Gazastreifen und zunehmend anscheinend auch von der des besetzten Westjordanlands getragen. Zahlenmäßig ist er durch Neurekrutierungen eher stärker als vor dem Beginn des israelischen Luft- und Bodenkrieges im Oktober 2023, wie israelische Medien zugeben. Israels Regierung und seine Streitkräfte haben von Anfang an nicht versucht, dieser voraussehbaren Entwicklung durch taktische Zugeständnisse an die palästinensische Bevölkerung entgegenzuwirken. Aber geschlagen ist auch Israel keineswegs. Nicht militärisch, was angesichts des Kräfteverhältnisses ausgeschlossen erscheint, aber auch nicht politisch. Netanyahu hat in den zurückliegenden Tagen mehrfach angekündigt, den Krieg unter allen Umständen bis zur Erreichung sämtlicher Ziele fortzusetzen. Unter diesen steht die Vernichtung des Widerstands an erster Stelle. Mit viel Opposition im eigenen Land muss der Langzeitpremierminister dabei nicht rechnen. Und die Regierung von Donald Trump, der an diesem Montag sein Amt antritt, hat Israel schon ihre Unterstützung für die Fortsetzung des Krieges zugesagt. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Ein weiteres Thema, das die Weltöffentlichkeit in diesen Tagen aufwühlt, ist das Thema TikTok und die sogenannte Red Note. Mark Bebenrath schreibt dazu Folgendes in einem Artikel in der Jungen Welt. Mit seinen überaus kurzen Videos, die von Tanzeinlagen über Produktwerbung bis hin zu politischen Botschaften reichen, konnte die App erfolgreich die Aufmerksamkeitsspanne mindestens einer Generation auf ein bisher ungekanntes niedriges Niveau hinabkatapultieren. Warum nur will der alte und seit diesem Monat neue US-Imperator Donald Trump, dass TikTok gerettet wird? Dem gesetzlich verurteilten kalten Entzug der Nutzerinnen und Nutzer im Yankee-Land war der längst von heimischen Kapitalisten kontrollierte US-Ableger der in China entwickelten Videoabspul-App durch Selbstabschaltung am späten Samstagabend Ortszeit zuvorgekommen. Die mehr als 170 Millionen Account-Inhaber in den USA waren durch eine Mitteilung kurz zuvor davon in Kenntnis gesetzt worden. Nicht wenige von ihnen hatten vorher rechtzeitig den Kopf aus dem Algorithmus gezogen, den Braten gerochen und die Wende gen Westen vollzogen. Die Kurzvideosüchtigen trieb es zur besten, also einzigen Alternative, wie der Hersteller Qingying Information Technology aus Shanghai auf seiner Webseite schreibt. Chia Hong Shu, kleines rotes Buch, oder Red Note, wie die zuletzt am häufigsten heruntergeladene App im US-amerikanischen Softwarekatalog für Apple-Geräte heißt. Die Abwanderung zahlreicher Nutzerinnen und Nutzer Richtung roter Sonne löste in den USA Unbehagen aus. Dort würden die Menschen sich samt ihren Videos direkt in die Arme des kommunistischen Endgegners begeben. Der Sender CNN warnte, dass nun unkontrolliert Propaganda der Genossen in Peking in die Hirne der TikTok-Vertriebenen gesendet werde. So sind dort bereits Videos zu sehen, in denen junge Frauen in Ostblock-Retro-Schick gekleidet die Posen alter Plakate aus der Volksrepublik China zur Völkerverständigung nachahmen. Die rote Gefahr könnte auch europäische Geister infizieren. Am Sonntag hat der estnische Außenminister Margus Tschakner per Plattform X ein TikTok-Verbot für den EU-Markt angeregt. Also nackte Zensur, wenn es ein anderes Regime machen würde, aber wenn es unsere machen, dann ist das Schutz vor ausländischer Beeinflussung und Propaganda. Jo! Thema Energiegewinnung in Deutschland. Reichling. Fast 35.000 Menschen fordern per Unterschrift von dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Freie Wähler, einen Stopp der Gasbohrungen in Bayern. Die Umweltschutzorganisation Bund Naturschutz in Bayern, Greenpeace Bayern und Friday for Future hatten vor 3 Monaten zu der landesweiten Unterschriftensammlung aufgerufen. Anlass für den Protest ist eine Probebohrung in der Gemeinde Reichling, unweit des Ammersees. Dort soll voraussichtlich bis März geprüft werden, ob eine Gasförderung möglich ist. Die Firma Genexco vermutet hier eine Gasmenge von 400 bis 500 Millionen Kubikmetern. Damit könne über eine Förderzeit von etwa 15 Jahren der Gasbedarf von 10.000 bis 15.000 Haushalten gedeckt werden. In der Gemeinde gibt es seit Bekanntwerden der Pläne Proteste. Mit der Petition verlangen die Unterzeichner auch den generellen Verzicht auf derartige Vorhaben. Thema Abschiebetickets der AfD, Karlsruhe. Tausende Menschen sind am vergangenen Sonnabend in Karlsruhe auf die Straße gegangen, um gegen sogenannte Abschiebeticket-Flyer der AfD zu protestieren. Auf dem Marktplatz versammelten sich laut Veranstalter etwa 5.000 Menschen. Die Polizei will rund 3.500 gezählt haben. Unter dem Motto »Mit uns statt gegen uns« hatten Migrantinnen und Migranten zu der Demonstration aufgerufen. Die an Flugtickets erinnernden Flyer richten sich an illegale Einwanderer und sind auf den Tag der Bundestagswahl am 23. Februar datiert. Laut Linkspartei tauchten die Flyer in Briefkästen von Menschen mit Migrationshintergrund auf. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Estáis escuchando Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Thema Klimakatastrophe, Thema Erderwärmung. Berlin. Kosten und Schäden durch die Erderwärmung werden schon bis zum Jahr 2050 um ein Vielfaches höher ausfallen als Kosten für deren Begrenzung zumindest auf 2 Grad Celsius. Darauf weist die Physikerin Leonie Wenz vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hin. Klimaschutz ist viel günstiger als kein Klimaschutz, betonte Wenz. Für Deutschland gibt eine Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums laut dem Bericht für die Jahre zwischen 2022 und 2050 je nach dem Tempo der Erderwärmung kumulierte Kosten von mindestens 280 bis 900 Milliarden Euro an. Kriegshysterie und Länder auf Kriegskurs, Europa auf Kriegskurs, Motoren für Panzer statt Mähdrescher. Die Deutz AG sieht Absatzchancen in der Rüstungsindustrie. Stellen werden trotzdem abgebaut. Der Kölner Motorenhersteller Deutz AG will bis Ende 2026 insgesamt 50 Millionen Euro an Sach- und Personalkosten einsparen. Deshalb müssen auch bis zu 200 Stellen dran glauben. Das kündigte Sebastian Schulte, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, am Sonnabend in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger an. Der Konzern will sich neu aufstellen und schielt dabei auf die Rüstungsindustrie. Nicht von Entlassungen betroffen sind demnach die etwa 100 Beschäftigten des Werks in Köln-Kalk, das bis Ende 2026 abgewickelt wird. Sie sollen, soweit möglich, an anderen Standorten untergebracht werden. In Kalk werden Kurbelgehäuse hergestellt. Nach der Gewinnwarnung im Herbst war klar, dass wir nochmal an die Kosten gehen müssen. Und das, obwohl wir bereits frühzeitig unsere Kapazitäten angepasst haben. Wir haben deshalb nicht nur mit Kurzarbeit auf die wirtschaftliche Lage reagiert, sondern damit begonnen, unsere Kosten nachhaltig zu senken, das erklärte Schulze. Vor allem die Abteilung Forschung und Entwicklung werde betroffen sein. Wir müssen da ehrlich zu uns selbst sein, vor allem wenn es um die Verbrenner geht. Da stehen aktuell keine weiteren Entwicklungsaufgaben an. Im vergangenen Jahr hat die Deutz AG 140.000 Motoren verkauft. 2023 waren es noch 180.000. Auf den zurückgehenden Absatz reagierte das Kölner Unternehmen mit dem Abbau von rund 350 Arbeitsplätzen, indem nach Konzernangaben beispielsweise für altersbedingt ausscheidende Beschäftigte keine neuen eingestellt wurden. Bis zu 15 Millionen Euro wurden so eingespart, für die Chefetage bei weitem zu wenig. Unsere größten Kunden, die Hersteller von Bau- und Landmaschinen, durchleben wirtschaftlich schwierige Zeiten. Das bekommen dann auch wir deutlich zu spüren, erklärt Schulte. Ganz anders die Rüstungsindustrie, die boomt. Hier können wir mit unserem Motorensortiment einen Beitrag leisten, etwa für radgetriebene Panzerfahrzeuge, freut sich Schulte. Denkbar ist aber auch die Lieferung von Stromgeneratoren für die stationäre Versorgung von Lazaretten. Was wir genau machen, schauen wir uns mit einem eigens dafür eingesetzten Team systematisch an. Die Anleger scheinen es zu freuen. Der Aktienwert hatte längst zugelegt, nachdem die Pläne bekannt wurden. Die anstehende militärische Aufrüstung der NATO verspricht schließlich satte Gewinne. Es gibt einen großen Bedarf in den NATO-Ländern. Viele osteuropäische Bündnispartner verfügen noch über Fahrzeuge aus sowjetischer Produktion, für die es keine Ersatzteile mehr gibt. Oder wenn, dann nur in Russland und damit nicht mehr verfügbar. CEO Schulte hofft, dass die Deutz AG die Motoren dafür verkaufen kann. In Polen etwa gibt es tausende solcher Fahrzeuge, die perspektivisch neue und moderne Motoren benötigen. Das bietet großes Potenzial. Das Gerücht, die Deutz AG habe neben Rheinmetall und der Bundesrepublik ein Angebot für den Kauf der Werften von ThyssenKrupp abgegeben, wollte Schulte nicht kommentieren. An Spekulationen beteiligen wir uns grundsätzlich nicht. Wir sollten uns immer als Unternehmen vor allem auf das konzentrieren, was wir selbst in der Hand haben. Und hier ein Kommentar von Herrn Lukas Zeise aus seiner Rubrik zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs, Oligarchenland USA. Da heißt es, also sprach der scheidende Präsident Joseph Biden in der Abschiedsrede im Fernsehen zum Volk, dieser Tage entwickelt sich eine Oligarchie in Amerika mit extremem Reichtum, Macht und Einfluss. Wahrscheinlich hat er sich Dwight D. Eisenhower zum Vorbild genommen, der die erste im Fernsehen übertragene Abschiedsrede eines US-Präsidenten am 17. Januar 1961 gehalten und damals vor dem militärisch-industriellen Komplex und dessen wachsender Macht gewarnt hatte. In der achtjährigen Amtszeit des früheren Fünf-Sterne-Generals Eisenhower hatte dieser militärisch-industrielle Komplex das Land und die Welt in den Kalten Krieg sowie zu einer bis dahin nicht gekannten Aufrüstung geführt. Heute warnt Biden seine Landsleute, treu doof, naiv oder scheinheilig pharisäerhaft, vor einer Entwicklung, die nicht in der Zukunft liegt, sondern auch dank Förderung der jeweiligen Staatsspitze längst Realität geworden ist. Auch in Oligarchien jüngeren Datums gibt es zuweilen Zwist zwischen den superreichen Einzelherrschern, wie Michail Chodorowski 2003 erfuhr, als er den damals wichtigsten Erdölproduzenten Yukos, den er sich erst ein paar Jahre zuvor unter den Nagel gerissen hatte, an Exxon, die Firma des alten Oligarchenclans der Rockefellers, verscherbeln wollte und stattdessen im Gefängnis landete. Russland gilt seitdem im Westen als abscheuliche Oligarchenwirtschaft. Im klassischen Oligarchenland USA sind die Oligarchen auf beiden Seiten des demokratischen Spektrums zu finden und sie wechseln gelegentlich zwischen diesen Seiten. Der junge Oligarch Elon Musk hat seinen Wechsel von den Demokraten zu den Republikanern öffentlich zelebriert und einleuchtend begründet. Die Förderung einiger weniger ultrareicher Personen, so Biden, durch demokratische und republikanische Präsidenten ist ihm nicht intensiv genug. Deshalb soll die bisherige Wirtschaftspolitik unter Beibehaltung der bisherigen Richtung verstärkt werden. Also noch mehr staatliche Zuschüsse für Investitionen, weitere Senkung der Unternehmenssteuern, größere Flexibilität der Löhne nach unten natürlich, noch höhere Ausgaben für Rüstung, mehr Ausbau der Infrastruktur durch staatliche Schuldenmacherei und noch stärker erschwerter Zugang zum US-Markt für die Konkurrenz außerhalb der USA. Dass ein solches MAGA, Make America Great Again Programm Nachteile haben kann, sagen von anderen Oligarchen bezahlte Ökonomen plausibel voraus. Die US-Dollarzinsen würden steigen, der Dollar am Devisenmarkt ebenso und die Inflation könnte im US-Binnenmarkt stärker anziehen als anderswo. Auch hier ist eine Erinnerung an einen früheren Präsidenten fällig. Der radikale Republikaner Ronald Reagan, gewählt 1980, setzte die Politik der Vorgänger radikaler fort, zerschlug brutaler die Macht der Gewerkschaften und steigerte schneller die Rüstungsausgaben und die Staatsschulden. Das Resultat waren hohe Zinsen und ein steigender Wechselkurs des Dollars. Da von der weltweit resultierenden Wirtschaftskrise anderer Länder, insbesondere Lateinamerika und Europa, stärker betroffen waren als die USA selbst, wurde der Mann einer der Väter des 1982 einsetzenden Börsenbooms und gilt heute als großer US-Präsident. So fragt sich der Kolumnist, was lernen wir daraus? Die US-Oligarchie ist wie Hollywood zu Selbstkritik fähig und nichts ist so schlimm, dass es nicht noch schlimmer kommen kann. Winter im Nimmensland. Zum Schluss ein Kommentar aus der Taz vom heutigen Montag, dem 20. Januar. Da geht es um die Galionsfigur des Tech-Faschismus, wie die Taz sagt. Es geht um Elon Musk. Der setzt sein Geld ein, um einen digitalen Faschismus voranzutreiben, auch in Deutschland. Die Frage ist nun, was steht uns bevor? Das fragen die Autoren Tatjana Söding und William Callison in einem längeren Artikel in der Taz. Elon Musk ist auf einem Kreuzzug. Der Tech-Milliardär will rechtsextreme Positionen politisch legitimieren und in der breiten Öffentlichkeit normalisieren. Als reichster Mann der Welt hat er das Potenzial und den Willen, weit über die Beeinflussung der Wahlen in Deutschland hinaus einen globalen Rechtsruck zu befeuern und er ist gewillt, über den parlamentarischen Arm hinaus mit Rechtsextremen zusammenzuarbeiten. Eines der jüngsten Beispiele, Musk teilt etwa einen Post des Verschwörungstheoretikers Alex Jones, der behauptete, die Waldbrände in Los Angeles seien Teil eines größeren globalistischen Planes, die USA zu deindustrialisieren. Musk ist die fleischgewordene Manifestation des Move Fast and Break Things, Mottos des Silicon Valley der früheren 2000er. Dabei setzt er auf die größtmögliche Disruption. Dem Motto folgend geht es Musk nicht darum, strategisch und kalkuliert ein frühzeitig gesetztes Ziel zu erreichen. Schnelligkeit und Schnelllebigkeit sind seine Devisen. Grund dafür ist auch, dass sich Musk selbst in einem Radikalisierungsprozess befindet. Denn er ist nicht nur Besitzer von und Stimmungsmacher auf X, sondern auch Konsument seines Algorithmus, der rechtsextremen Positionen immer mehr Reichweite gibt. Politiker und Politikerinnen suchen dabei Musks Unterstützung. Only the AfD can save Germany, schrieb Musk auf X über die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestufte Partei. Kurz darauf bettelte FDP-Chef Christian Lindner seinerseits ausgesprochener Fan von Rechtslibertären wie Elon Musk und Javier Milei, den X-Inhaber, an, der FDP seine Gunst zu schenken. Doch die Politik der Freien Demokraten ist Musk bislang nicht migrationsfeindlich, nicht rassistisch, nicht verschwörungstheoretisch genug. Stattdessen trat Musk im Livespace mit der AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel auf. Dort gab er ihr eine Bühne, um Adolf Hitler als Kommunisten zu framen. Also, um zu definieren, für die rechte Kanzlerkandidatin ist die Unterstützung durch Musk kurz vor der Wahl wie ein Sechser im Lotto. Gleichzeitig verstärkt Musk damit die Rolle, die Weidel in der AfD einnimmt. Sie ist das konservativ anmutende Gesicht einer sich stetig radikalisierenden Partei, in der das Höcke-Lager längst die Führung übernommen hat. Sich mit Musk einzulassen, ist für Politikerinnen und Politiker allerdings ein Spiel mit dem Feuer, denn sein Drang zur Zerstörung und seine Bereitschaft zur Verwüstung können auch sie treffen. Obgleich Musks Fürsprachen rechte Politik normalisieren und international legitimieren können, kann seine zerschmetternde Ablehnung Personen und Entscheidungen in Windeseile diskreditieren. Wie schnell das passieren kann, zeigt ein Blick nach Großbritannien. Nigel Farage, der Vorsitzende von Reform UK, musste dort schmerzhaft erfahren, dass eine Liaison mit Musk für rechte Politiker und Politikerinnen nicht zwingend von Dauer oder Vorteil ist. Noch im Dezember lungerten die beiden gemeinsam in Trumps Residenz in Mar-a-Lago herum, um zwielichtige Parteispendenabwicklungen zu planen. Im Januar forderte Musk dann aber auf X Farages Rücktritt, da er nicht in der Lage sei, die Reformpartei anzuführen. Was war passiert? Farage hatte Musks Forderung nach der Freilassung des inhaftierten britischen Rechtsextremen Tommy Robinson nicht mittragen wollen. Robinson sitzt derzeit in Haft, weil er wiederholt falsche Behauptungen über einen syrischen Flüchtling verbreitet. Nach Musks Frontalangriff ruderte Farage bald zurück. In einem Interview mit dem Sender Great Britain News, das britische Pendant zu dem Trump-Haussender Fox News, schwächte Farage seine Kritik an Robinson ab. Anschließend hob er fast prahlend hervor, dass Musk seine Beiträge auf X weiterhin teilt. Wie der Fall Farage zeigt, könnte sich Musks Positionierung auch auf innerparteiliche Kämpfe um die Ausrichtung der AfD auswirken. Sollte sich Weidel, die das selbsternannte libertär-konservative Lager der Partei vertritt, der tieferen Faschisierung ihrer Partei entgegenstellen, könnte sie das gleiche Schicksal wie Farage ereilen. Längst hat Musk mächtige Nachahmer und Nachahmerinnen gefunden. Die Unterstützung rechter Parteien und Politikerinnen verspricht den Tech-Milliardären nämlich auch wirtschaftliche Vorteile. Laut dem Milliardärindex von Bloomberg ist das Vermögen der 10 reichsten Menschen der Welt und insbesondere derer, die Trump unterstützen, nach dem Wahlsieg des Republikaners kollektiv um 64 Milliarden US-Dollar gestiegen. Musk allein fuhr mit einem Vermögensanstieg von 26,5 Milliarden US-Dollar mehr als ein Drittel der Summe ein. Wo bist du gewesen? Fragen die mich, die da waren. Und ich wäre auch da gewesen, hätte ich es nur erfahren. Die haben jetzt feine Anzüge an und bedauern, dass ich nicht dabei sein kann. Thank you. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 20. Januar bis zum 3. Februar 2025. Euroland, Teuroland, alles teurer, Lebenshaltungskosten. Das neue Jahr hat nun längst begonnen und alles ist teurer geworden. Strom ca. 33%, Wasser 5,9%, Gas 10%. Demgegenüber steht die nicht ausgehandelte Steigerung der Mindestlöhne, das Salario Minimo Interprofessional, SMI. 2,5 Millionen Personen sind davon betroffen, 300.000 Katalanen und Katalaninnen unter ihnen. 5% war die Erhöhung im vergangenen Jahr. Die offizielle Inflationsrate betrug 3,5%. Die für das aktuelle Jahr 2025 vorgesehene Mindestlohnerhöhung ist noch nicht ausgehandelt. 1.134 Euro monatlich beträgt das Mindestgehalt bzw. der Mindestlohn brutto bei 14 Monatsgehältern. Die einzige Partei, die sich lautstark und stets sichtbar für die Themen Lohnerhöhung und Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich stark macht, ist Sumar unter Führung der Arbeitsministerin Yolanda Díaz. Auch ist davon auszugehen, dass die Lebensmittelverteuerungen weiter anhalten werden. Besonders jetzt, nachdem die reduzierte Mehrwertsteuer von 10% aufgehoben wird. Das bedeutet, Alkohol wird 1,7% teurer. 2% in Katalonien, bei einer Inflation, die sowieso schon 7,4% beträgt. Olivenöl 53% teurer, Obst 14,4%, Fruchtsäfte 13,4% Teuerung. Auch Fleisch, Kaffee, Gemüse und Salat werden teurer. Außerdem ist zu befürchten, dass die Erhöhung der IVA, der IVA-Mehrwertsteuer, vom Handel an die Verbraucher weitergereicht wird. Etwas weniger heftig ist ab dem 15. Januar die Preiserhöhung bei den öffentlichen Verkehrsmitteln Bus, U-Bahn und Bahn ausgefallen. Circa 3% im Durchschnitt. Thema Drogenhauptstadt Barcelona. Die autonome katalanische Polizei Mossos d'Esquadra meldet, dass sie allein im ersten Semester 2024 fast 3.000 Fälle von Drogenkriminalität zu verfolgen hatte, während es im gesamten Jahr 2023 4.600 Fälle waren. Die Ermittlungen im Milieu der Drogenkriminalität sind sprunghaft angestiegen. Besonders Katalonien sei, so geht aus einem jüngsten Bericht des katalanischen Innenministeriums, Conselleria de Interior, hervor, zum Einfallstor Europas für den Drogenhandel aus aller Welt geworden. Klar, Katalonien, Barcelona, ein ideales Territorium für die Narkobanden. Das ist Kataloniens Hauptstadt Barcelona. Strategisch günstig, in Frankreich näher gelegen, günstiges Klima für den Marihuana-Anbau, gut verbundene Handelswege mit dem Knotenpunkt Barcelona als Kommunikationszentrum im Mittelmeerraum. Per Schiff, Flugzeug, Schiene und Auto gut erreichbar. So gut wie alle großen Drogen-Mafia-Banden haben sich in Barcelona niedergelassen. Zudem gibt es unter den zig Millionen Touristen hier einen unerschöpflichen Käufermarkt. Die Fun City Barcelona bietet Freizeitspäße aller Art, Musikevents, Gay-Paraden etc. etc. noch und nöcher. Da sind die Drogen stets willkommen und nie weit. Von den im ersten Halbjahr verfolgten Drogendelikten, 3007 an der Zahl, betrafen 2941 den illegalen Handel mit verbotenen Drogen. Der Rest betraf den illegalen Konsum. Dies erklärte die Consejera des Inneren, Nuria Parlon, vergangene Woche. In den letzten Monaten gehe man verstärkt gegen die Drogenkriminalität vor, so Frau Parlon. Man verfolge nicht nur die Logistik der Banden und deren Lager- und Distributionsnetze, sondern ermittle verstärkt im finanziellen Geflecht der Geldwasch- und Tarnfirmen der Banden. Die momentan meistverkaufte Droge in Katalonien sei das Marihuana und seine neuen Züchtungsvarianten, zum Beispiel das Maria Express. Allein im ersten Halbjahr hat die Mossos-Polizei 269 illegale Marihuana-Pflanzungen aufgestöbert und vernichtet. Hier ist die albanische Drogenmafia führend. Zugute kommt den Dealern und Pushern, dass das spanische Strafrecht, Código Penal, weitaus milder bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeht als andere europäische Länder. Wir hatten bereits in einer der letzten Sendungen über das Thema informiert und vorgerechnet, welche fetten Gewinne sich durch den Anbau von Marihuana erzielen lassen. Ein weiteres Thema in diesem Zusammenhang ist die stark gestiegene Einfuhr von Kokain aus Süd- und Mittelamerika mit Hilfe von Containern, die verschifft werden und im Hafen von Barcelona ankommen. 10 Tonnen Kokain wurden allein in den letzten Monaten im Hafen von Barcelona von der Polizei sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem alarmierenden Anstieg der Drogenimporte durch den Schiffscontainerverkehr. Also Kiffer und Koksnasen aus aller Welt, kommt nach Barcelona in die Fun City. An den Ramblas steht an jeder Ecke ein junger Mann, der ruft den Touristen zu. Mr. Coffee Shop, Cannabis Shop, Mr. Come here, come with me, I show you. Man wird dann in eine Straße geführt, wo der Stoff entweder in einem Narcopiso lagert oder in einem Mauerloch gebunkert bereit liegt. Cannabis Shop, Mr. Come here, come with me, I show you. Alles wird einem jetzt angeboten. Kokain, Marihuana, Haschisch, Ecstasy-Pillen etc. etc. Denn die halblegalen Coffee-Cannabis-Shops werden ja von den gleichen Mafias beliefert, wie die harten Dealer auf dem Drogenmarkt vor Diskotheken und anderen Vergnügungseinrichtungen, aber auch vor Schulen. Hey Mister, come with me, I'll show you everything you want. Coffee shop, Hashish, Kokain, Heroin, what you want. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Barcelona, das Leben ist eine Baustelle. Viele Großbaustellen werden im Jahr 2025 die Stadt umwandeln und die urbane Landschaften neu prägen. Von der Sagrada Familia bis Glorias, über die Rambla und die Meridiana. Die 6 wichtigsten, die das Stadtgefühl der Menschen direkt betreffen, sind hier. Die Sagrada Familia, zuerst mal zu nennen. Die berühmte Gaudi-Kirche wird noch in diesem Jahr ihre maximale Höhe erreichen, von momentan 142,5 Meter auf 172,5 Meter. Dies durch ein Keramik-Glaskreuz, das dann Tag und Nacht leuchten wird. Damit wird die Sagrada Familia neben dem Collserola-Funkturm das zweithöchste Gebäude der Stadt sein, was seine touristische Anziehungskraft wohl noch steigern wird. Dann ist da Glorias zu nennen. Der stets chaotische Verkehrsknotenpunkt wird endgültig entwirrt und durch den neuen Park endlich begehbar und problemlos überquerbar vor allem. Grünflächen, Kinderspielplätze, Fußgängerzonen und großzügige Rampen für die bessere Beweglichkeit, zum Beispiel von Rollstuhlfahrern, sind so gut wie fertig. An dritter Stelle ist die Rambla zu nennen. Täglich kann man dort die Fortschritte der Modernisierungs- und Verbreiterungsarbeiten sehen. Begehbarer, moderner, bewohnbarer, fußgängerfreundlicher soll alles dort werden. 23.000 Quadratmeter sind bereits fertig zwischen Colón und Santa Madrona mit neuem Pflaster und 100 neu gepflanzten Bäumen. Im laufenden Jahr soll der Bauabschnitt zwischen Gothic bis Canaletas umgewandelt werden. Der Verkehr wird verengt, Fußgänger werden mehr Gehfläche haben, es wird alles grüner werden. Und die Meridiana, die ihr Image als städtische Autobahn endgültig verlieren wird. Viel neuen Raum für Fußgänger und Radfahrer wird es dort geben. Breitere Bürgersteige, neue Grünflächen und Bäume und eine zentrale Fahrradspur in zwei Richtungen. Eine freundliche Avenida soll die Meridiana werden, so versprechen die Stadtplaner und Urbanisten es uns. Dann ist da die Erweiterung der Linie 8, der Ferrocarriles de la Generalitat, der Nahverkehrslinie von Urgell aus. Dort wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Monatelang wird die Strecke zwischen Rossell und Corsica gesperrt sein. Nennen möchte ich jetzt noch die Umbauten an der Plaza de Los Angeles, das Emblem des Ravals, wo es eine radikale Umgestaltung geben wird, die nicht ohne starke Polemik vonstatten geht. Hier sollen Kultur und Gesundheit urbanistisch kombiniert werden. Zwei Projekte sind vorgesehen. Die Erweiterung des Macba-Museums und die Errichtung einer medizinischen Erstversorgungsstation CAP, CAP Raval Nord genannt. Hier liegt der Schnittpunkt zwischen dem touristischen Barcelona und dem Barcelona der noch nicht verdrängten Anwohner. Letztere wehren sich in einer Bürgerinitiative heftig gegen die Museumserweiterung. Vorgesehen ist es, die Betonplattenfläche vor dem Museum, vor dem Macba-Museum, die sogenannte Skaterzone zu begrünen und für Nachbarn und Fußgänger und Touristen attraktiver zu machen. Bisher sausen einem dort die krachenden Rollbretter oft haarscharf am Körper vorbei. Es ist der Hartplatz für die urbane Rollbrett- und Skaterszene, wo man möglichst schnell durcheilt. Contrabanda! 91.4 in Barcelona, con Niemandsland, con Niemandsland. Ein Altersrekord ist zu verzeichnen. Angelina Torres ist der Name der katalanischen Superoma, die gleichzeitig mit 111 Jahren die älteste Person Spaniens ist. Frau Torres wurde 1913 in Belvis geboren. Sie hatte nie eine schwere Krankheit in ihrem Leben, doch bedauert sie heute, dass ihre Beweglichkeit immer geringer geworden sei. Die Lokalteile der Zeitungen brachten am vergangenen 8. Januar Fotos von Angelina Torres mit einer Schokotorte und der Zahl 111 als Kerzen. Von Beruf ist sie Schneiderin und obwohl in Lleida geboren, hat sie immer in Barcelona gelebt. Ihre Tochter ist übrigens 80. Barcelona Musikhauptstadt. Die aus Barcelona stammende Rockband Los Sirex, noch ein Wunder an Langlebigkeit, ist nach, Achtung, 65 Jahren immer noch auf Tournee. Jawohl. 65 Jahre Bandgeschichte. Zwei Auftritte, einer hier in Barcelona, der war am 10. Januar schon gewesen, und einer am 7. März in Madrid, sind die Höhepunkte für alle Sirex-Fans. Ich wiederhole nochmal, Sie haben richtig gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, 65 Jahre Bandjubiläum, die langlebigste Rockband des Planeten. Die Rolling Stones sind später gekommen, sind Knaben gegen diese drei Altrocker in den weinroten Jacketts. Musik. 1959 wurde die Band gegründet, 3 Jahre vor den Stones. Die Band heute sind Juanjo Calvo, Leslie und Pepe Fonseré. Alles begann 1961 in einem etwas schäbigen Tanzsaal im Poble Sec von Barcelona, dem El Pinar. Dort traten die Pioniere der Rockmusik Barcelonas zum ersten Mal auf. Die C-Rex, Los Mustang, Los Kings Boys, Los Gatos Negros und wie sie alle hießen. Zum Beispiel auch Los Cheyennes. El Pinar war der abgefuckteste Ort in Barcelona, erzählt Leslie von den C-Rex. Eine Art Garage mit Wellblechdach. Mit 16 gingen wir dahin, fuhren die Autos raus, bauten eine Bühne auf, bestreuten den ölverschmierten Zementboden mit Sägemehl und am Nachmittag traten wir dann vor Publikum auf. Dort stellte die Gruppe auch ihre erste Schallplatte vor, Muchacha Bonita. Schönes Mädchen. Oder hübsches Mädchen. Stunk im Rathaus. Keine Einigung gibt es zwischen den Koalitionspartnern im Rathaus von Barcelona über den Haushalt für das angefangene Jahr 2025. So wird der alte Haushalt fortgeschrieben. Die regierenden Sozialisten von Bürgermeister Jaume Collboni werfen der Linkspartei Barcelona en Comú vor, ständig neue Forderungen als Bedingung für ihre Zustimmung zum neuen Haushalt zu stellen. Die Linksalternativen Barcelona Comú von Janet Sanz fordern unter anderem 200 Millionen Euro zusätzlich für Sozialwohnungen im öffentlichen Wohnungsbau, die Anbindung der Tramvia-Straßenbahn an die Diagonal, die Subventionierung im öffentlichen Nahverkehr, 400 Millionen für die Bezirke, eine Verbesserung der Fahrradverleihdienste Bissing und ein nicht privates öffentliches Bestattungsinstitut. Jordi Valls von den Sozialisten PSC, Stadtrat für Ökonomie, erklärte: Die sind nie zufrieden und kommen mit immer neuen Forderungen. 5 Monate Verhandlungen in über 30 Sitzungen sind doch genug. Auch mit den Katalanisten von Esquerra Republicana gibt es seit Montag, dem 20. Januar, einen Abbruch der Haushaltsverhandlungen. Wir wollen die Steuerhoheit, so Elisenda Alman von ERC. Das wäre so im Koalitionsvertrag festgelegt worden. Ein weiterer wichtiger Streitpunkt für die Kommunen sind außerdem noch die Sanktionsverordnungen bei Nichteinhaltung des Mietrechts. 90.000 Euro Höchststrafe soll es laut Kommunen bei Verstößen gegen den Mieterschutz geben. Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen, Kopfweh, Durchfall in Barcelona. Die momentane Grippewelle habe just diese Woche ihren Höhepunkt erreicht und würde in den kommenden Tagen nach und nach abklingen. Dies erklärte der Sekretär für öffentliche Gesundheit, Esteban Fernandez, am Montag gegenüber der Presse. Dennoch werde man die Wachsamkeit nicht zurückfahren, denn es könnte noch zwischen 1 und 2 Wochen mit weiteren Grippeausbrüchen weitergehen. Die gute Nachricht: In diesem Jahr gibt es weniger schwere Grippefälle mit Einlieferungen in die Krankenhäuser als im Vorjahr. Circa 50% weniger schwere Fälle seien zu vermelden. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Планета без мужчин». И мы передаем вам большой привет из Москвы. Слушайте радио «Нимансланд» и будьте в сознании того, чего вы слушаете. Barcelona, Hauptstadt der Gewalt. Bei einer Schlägerei in der U-Bahn von Barcelona am Bahnhof Poblenou hat am vergangenen Samstag ein Security-Wachschutzmann ein Auge verloren. Es war zwischen mehreren Wachschutzleuten und einer Gruppe von Schlägern bei einer Kontrolle zu Handgreiflichkeiten gekommen. Katalonien, die schleichende Souveränität. Regierungschef von Katalonien, Präsident Francesc Illas von der sozialdemokratischen PSC, wird, wie vorhin geschildert, mit einem verlängerten Nothaushalt für 2025 regieren müssen. Dabei stehen in diesem Jahr große Veränderungen bevor. Konzessionen und Souveränitätsabtretungen von Seiten des spanischen Staates an Katalonien. Zugeständnisse, die man dem katalanischen Separatismus machen muss, um an der Macht zu bleiben. Die Übergabe zum Beispiel des staatlichen Bahnverkehrsnetzes Renfe an die Generalitat von Katalonien. Im Februar soll es mit der Linie R1 losgehen. Zum anderen soll die katalanische autonome Polizei Mossos d'Esquadra in diesem Jahr die Polizeihoheit in allen katalanischen Häfen und auf allen Flughäfen erhalten. Also Polizei, Finanzhoheit, Sprachhoheit, Transportnetz. Fehlt nur noch die eigene Armee und ein Geheimdienst und das Land ist souverän. Autonomie und Superprivilegien, wie sie es nur das Baskenland hat. Barcelona, Filmhauptstadt Kataloniens. Die katalanischen Filmpreise, die Gaudís, wurden am vergangenen Samstag, dem 18. Januar, im großen Saal des Auditori del Forum de Barcelona vergeben. Zwei große Gewinner gab es an diesem Abend. El 47, der 47er Bus, wurde als bester Film ausgezeichnet und erhielt 6 weitere Gaudi-Preise, zum Beispiel für den besten männlichen Darsteller Eduardo Fernández und die beste weibliche Nebenrolle. Zweiter großer Gewinner war der Film Casa en Flames, Haus in Flammen. Hier wurde die Schauspielerin Emma Villarasau zur besten Darstellerin erkoren und Enric Auker zum besten Nebendarsteller. Dazu gab es noch den Gaudí fürs beste Drehbuch. Eindeutiger Star des Abends der Preisverleihung der katalanischen Filmindustrie war jedoch der Busfahrer des 47er Busses bzw. der Film über den Kampf der Anwohner eines entlegenen Stadtteils von Barcelona in den 70er Jahren für eine eigene Buslinie. Eine Enkelin des damaligen Busfahrers war bei der Preisverleihung zugegen und hielt eine sehr schöne Rede. Beide Filme, 47er und Casa en Flamas, wurden hier im Niemandsland bereits vorgestellt bzw. besprochen. You are listening to Niemandsland, a radio show in German. 91.4 FM, Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. Themenwechsel, Wohnhölle Barcelona. Am 31. Januar ist die Räumung des berühmten Hauses Casa Orsola durch die Mossos d'Esquadra Polizei vorgesehen. Die neuen Eigentümer wollen die alteingesessenen Mieter rauswerfen, um die Wohnungen an Touristen zu vermieten. Liones Inversiones heißt der Spekulationsfonds, der im Jahr 2020 den in der Calle Consell de Cent 122 gelegenen Häuserblock gekauft hatte. Ein reiner Spekulationskauf, das heißt keine Renovationsarbeiten, keine Verlängerung der Mietverträge. Die Formel ist hier: teuer, kurzzeitig an Touristen vermieten. Ein richterlicher Räumungsbeschluss ist bereits ausgestellt. Viele alteingesessene Mieterinnen und Mieter werden nun gnadenlos zwangsgeräumt. Bei der letzten großen Demo gegen die Wohnungsnot in Barcelona hier im Dezember zogen über 100.000 Protestierer und protestierende Menschen an diesem Gebäude vorbei und gaben ihrem Unmut Ausdruck. Die Mieterbürgerinitiative Sindicat de Llogateres hat Protestaktionen und Widerstand gegen die Räumung angekündigt. Kommen wir nun noch einmal auf die Gaudi-Filmpreisgala vom vergangenen Samstag zu sprechen. Verschiedene Filmschaffende, unter ihnen Enric Auker, Maria Arnal oder der Busfahrerdarsteller Eduard Fernández, forderten während ihrer Auftritte vor dem Mikrofon bei der Preisverleihung des Auditorios das Recht auf Wohnen ein und riefen alle Bewohnerinnen und Bewohner Barcelonas dazu auf, am 31. Januar zur Casa Orsola in der Calle Consell de Cent, Haus Nummer 122, zu kommen, um die Räumung der Mieter zu verhindern. Der Spekulationsfonds Liones Inversiones ist eine echte Immobilienkrake und Teil einer Unternehmensgruppe Corporación Financiera Valora XX1 SL, der weitere Immobilienfonds verwaltet. Im Jahr 2023 hatte Liones Inversiones 44,7 Millionen Euro Immobilienbesitz angehortet, allein hier in der Stadt Barcelona. Die Mieterorganisation Sindicat de Llogateres hatte schon vor 3 Jahren, 2022, eine Protestaktion vor dem Büro des Spekulationsfonds abgehalten. Damals war sofort die Interessenvertretung der Immobilienhaie und die Arbeitgeberorganisation Foment de Travail auf den Plan getreten und hatte in einer Pressekonferenz heftig das Recht auf Privateigentum eingeklagt. Unternehmerische Freiheit müsse gewahrt bleiben, Respekt vor bestehenden Gesetzen und so weiter und so weiter. Also Leute, am 31. kommt und protestiert gegen ja die weitere Verspekulationsvernichtung von ja, lebendigem Wohnraum. Das ist übrigens ein Freitag, der 31. Der ist übernächste Woche, also kommt und protestiert mit uns. Und das war's im heutigen Barcelona Katastrophenblock bzw. Barcelona Stadtnachrichtenblock. Yo! Thema Kino. Es hat sich herumgesprochen, dass David Lynch tot ist. Die Fernsehserie Twin Peaks, Kinofilme wie Der Elefantenmensch, Wild at Heart, Blue Velvet, Lost Highway, Mulholland Drive oder Straight Story. Viele tolle Sachen hat David Lynch gemacht und die haben ihn berühmt gemacht. Jetzt ist der Regisseur, wie gesagt, im Alter von 78 Jahren gestorben. Sein Tod habe ein großes Loch hinterlassen, hieß es in einer Mitteilung seiner Angehörigen. Aber wie er sagen würde, behalte den Donut im Auge und nicht das Loch. Lynch hatte im vorigen August mitgeteilt, dass er an einem Lungenemphysem erkrankt sei. Er habe das Rauchen sehr genossen, nun zahle er den Preis. Vor 2 Jahren habe er mit dem Rauchen aufgehört und abgesehen von der Emphysem-Diagnose sei er in hervorragender Form, sagte er. Er sei glücklich, werde niemals in Rente gehen. Lynch drehte in den vergangenen Jahren Kurzfilme, schrieb Drehbücher und malte. Für Steven Spielberg trat er in Die Fabelmanns 2022 als Schauspieler vor die Kamera. Eine kleine Rolle als Filmregisseur John Ford. Lynch, bestens bekannt für düstere Filmfiguren, albtraumschwere, verstörende Geschichten, bisweilen erratisch und gezeichnet von eigensinniger Komik, die dem Drastischen durchaus nahesteht, bereute wenig. »Ich bin mehr oder weniger stolz auf alles, bis auf Dune«, sagte er 2020 in einem Gespräch. Im Jahr zuvor hatte er beim Manchester International Film Festival zu der Science-Fiction-Saga aus dem Jahr 1984 gesagt, »Dune ist eine gigantische Traurigkeit in meinem Leben. So kann das gehen, wenn man nicht die Kontrolle über seinen Film hat.« Filme waren das eine, Geistesübungen das andere. Der Regisseur meditierte seit den 70er Jahren ausgesprochen eifrig, vor allem nach der Lehre des Maharishi Mahesh Yogi, dem einst auch die Beatles folgten. Als eher unglücklich darf man Lynchs Pläne der frühen 2000er für eine Friedensuni bezeichnen, die prompt auf den schönen Namen Universität für ein unbesiegbares Deutschland hören und auf dem Berliner Teufelsberg errichtet werden sollte. Die Baugenehmigung für das Projekt blieb allerdings aus. Die Pläne wurden auf Eis gelegt. Aus 4 Ehen hatte Lynch 2 Söhne und 2 Töchter. Er war 4-mal für einen Oscar nominiert, erhalten hat er ihn nie. Die Akademie verlieh ihm 2019 den Trostpreis namens Ehren-Oscar. Begründung: Für seine künstlerische Vision habe er angstlos Grenzen überschritten. Da ist was dran. Zum gleichen Thema schreibt die Taz am heutigen Montag: Lynch war relativ spät zum Film gekommen. Er studierte zunächst Malerei, in der er insbesondere Schwarz als Farbe verwendete, bevor er ans American Film Institute in Los Angeles wechselte. Dort entstand 1977 sein Abschlussfilm Eraserhead. Lynch hatte das Drehbuch geschrieben, Kameraschnitt und Produktion selbst übernommen und auch für den Sound gesorgt, obwohl dieser mit Paranoia und Ekel hantierende Body-Horror-Film in Schwarz-Weiß eher für ein geneigtes Publikum gemacht schien, erwies er sich als kommerzieller Erfolg. Bei Lynch konnte der Ton sogar zur Reflexion über das Kino selbst werden, urteilt die Taz. In einer berühmten Szene aus seinem vorletzten Spielfilm Mulholland Drive von 2001 besuchen die 2 Hauptfiguren Betty und Rita ein Konzert und lauschen ergriffen der Darbietung der Sängerin Rebecca del Rio, die Llorando, eine spanische Version des Roy Orbison-Songs Crying, vorträgt. Mitten im Lied bricht sie auf der Bühne zusammen und wird eilig weggetragen. Währenddessen geht ihr Gesang unbeirrt weiter. Dadurch, dass sich der Auftritt so als Playback offenbart, zerstört Lynch elegant eine der Illusionsregeln des Kinos und verstört im selben Zug das Konzertsaalpublikum im Film wie im Kino. Als größter Filmklassiker wird vermutlich Blue Velvet von 1996 in Erinnerung bleiben, in dem Isabella Rossellini im Zentrum dubioser, teils erotischer Machenschaften steht. Die Anfangsszene, in der ein Mann in einem Villenvorort seinen Garten mit einem Schlauch wässert, bis er mit einem Infarkt kollabiert, während die Kamera ihm runter aufs Gras folgt und dann weiter bis zum Boden, wo sich krabbelnde Insekten als die Kehrseite der gezeigten bürgerlichen Idylle zu entpuppen scheinen, hat es längst zu akademischen Ehren gebracht und wird gern vom Philosophen Slavoj Žižek als Beispiel für das Reale angeführt. Oft meint man bei Lynch auch einfach einen kindlichen Spieltrieb am Werk zu sehen. In einer Szene von Wild at Heart aus dem Jahr 1990 etwa fahren Nicolas Cage und Laura Dern als das Paar Sailor und Lula im Auto auf dem Highway. Lula sucht nach einem Radiosender, der nicht irgendwelche Schreckensmeldungen bringt, bremst schließlich abrupt und fordert Sailor energisch auf, sofort Musik für sie zu finden. Sailor dreht ein wenig, bis er bei einem schrabbeligen Metallriff angelangt ist, um aus voller Kraft und ein wenig in Konkurrenz zum Sänger der zu hörenden Trash-Metal-Band deren Namen herauszubrüllen: Power Mad! Beide rasten dann spontan auf dem Grünstreifen mit Headbanging aus. David Lynch arbeitete fast durchgehend mit Pop-Referenzen. In seiner oft als schwächer beurteilten Körperwanderungsfantasie Lost Highway von 1997 ist in der ersten Szene David Bowie mit dem Song I'm Deranged zu hören. Später erklingen die teutonischen Rammstein. Lynch hatte überdies selbst immensen Einfluss auf die Popmusik. Bei dem Hip-Hop-Produzenten Flying Lotus kam es sogar zur direkten Zusammenarbeit. Lynch rezitiert eine Kürzestgeschichte im Song Fire is Coming, dessen Titel dieser Tage auf unselige Weise aktuell wirkt. David Lynch, 1946 geboren, verstarb in Los Angeles am vergangenen 17. Januar 2025. Wir trauern um einen großen Kinomacher. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Und eine Filmempfehlung gibt es natürlich wie jedes Mal im Niemandsland zu melden. Der Graf von Monte Cristo, die Neuverfilmung ist da. Ich lese hier gerade im Internet auf Filmstarts, die Premiere ist erst am 23. Januar in Deutschland. Hier in Spanien läuft der Film schon seit einigen Wochen und ist kategoriert in Abenteuerhistorie und ist fast 3 Stunden lang. Also Leute, Zeit mitnehmen, aber es lohnt sich. Der Film ist sehr unterhaltsam und für Mantel- und Degen-Fans und Fans des Abenteuerkinos mit einer gut erzählten Geschichte. Die ist eben Le Comte de Monte Cristo, der Graf von Monte Cristo, seit vielen, vielen Jahren. Ja, unverbesserlich. Regie führt Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patellière. Das Drehbuch schrieben ebenfalls beide Herren. Die Besetzung ist sehr gut verteilt. Bill Niney, Bastien Bouillon und Anaïs de Moustier sorgen dafür, dass man die Leinwandgeschichte 3 Stunden gerne weiterverfolgt. Die Handlung der Geschichte ist klar, aber ich verlese sie nochmal kurz, weil die einfach zu gut ist. Der junge Seefahrer Edmond Dantès, gespielt wie gesagt von einem sehr guten Pierre Niney, scheint im Jahr 1815 nach langem Suchen endlich und endgültig das Glück gefunden zu haben. Nicht nur wird er zum Kapitän eines Schiffes befördert, sondern es steht auch die lang ersehnte Heirat mit seiner großen Liebe Mercedes, gespielt von Anaïs de Moustier, an. Doch platzen seine Träume von einem Moment auf den anderen, als Edmond von seinen Rivalen beschuldigt wird, Verbindungen zum abgesetzten Kaiser Napoleon zu haben. Ohne stichhaltige Beweise wird der Bezichtigte kurzerhand verhaftet und auf der Gefängnisinsel Château d'If in einen finsteren Kerker geworfen. Mit Hilfe seines Zellennachbarn Abbé Faria, gespielt von Pier Francesco Favino, gelingt ihm 14 Jahre später schließlich die waghalsige Flucht von der Insel, woraufhin er sich auf einen ausgeklügelten Rachefeldzug gegen all diejenigen begibt, die ihn damals durch falsche Anschuldigungen aus seinem Leben gerissen haben. Es handelt sich hier, wie Kenner wissen, um die Neuverfilmung des wegweisenden Abenteuerromans von Die drei Musketiere-Autor Alexandre Dumas aus dem Jahr 1846. Ich glaube viel mehr, als dass man da einiges zu sehen kriegt an tollen Landschaften, an Liebe, Rache, Intrigen, Komplotte, an schönen Frauen und heldenartigen Männern und auch Gemeinheiten und alle Höhen und Tiefen der menschlichen Seele und des menschlichen Charakters wird man da zu sehen kriegen. Das ist garantiert. Mehr als 40 Millionen Euro teuer war das Prestigeprojekt der französischen Filmindustrie und das sieht man auch. Das Regieduo, wie gesagt, Mathieu Delaporte und Alexandre de la Patellière, schöpft aus dem Vollen und inszeniert einen sehr altmodischen, aber auch sehr unterhaltsamen Abenteuerfilm, in dem weniger die Action als das Melodrama im Mittelpunkt steht. Der junge Seefahrer Edmond Dantès kehrt in seinen Heimathafen zurück. Insgesamt bekommt der Film hohe Noten, 3,5 von 4 möglichen Sternen, das ist eine ganze Menge. Und damit verabschiede ich mich aus dem heutigen Niemandsland. Ich bedanke mich fürs Zuhören, liebe Freundinnen und Freunde eines freien Radios, einer alternativen Berichterstattung. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, wenn Sie erkältet sein sollten und genießen Sie das Leben. Das neue Jahr ist da. Wir hoffen, dass es ein besseres als das vergangene wird. Tschüss, agur, adeo, sagt Ihr Detlef Jaskal. See you.